Meditation für den Dünndarm-Meridian. Suche dir jetzt ein gemütliches Plätzchen, wo du sitzen oder liegen kannst und sorge dafür, dass du während der Meditation nicht auskühlst. Und wenn du diesen Ort gefunden hast, dann bitte ich dich, deine Augen zu schließen und tief mit mir zu atmen. Suche deinen eigenen Rhythmus. Atme tief in deine Lungenspitzen hinein. Lasse alle Luft hinein, aber auch wieder hinaus. Konzentriere dich auf den Fluss deines Atems, ganz in deinem Rhythmus. Suche deinen Rhythmus, so wie es für dich genau richtig ist. Lasse dich darauf ein, zu spüren, wie es für dich richtig ist. Und konzentriere dich einfach nur auf deinen Atemfluss. Spüre mal nach, wohin deine Atemluft fließt. Spüre mal, wie weit du deinen Brustkorb dehnen kannst. Wie lange du die Luft einatmest und wie lange du brauchst, um sie wieder auszuatmen. Konzentriere dich mal nur darauf, auf nichts anderes. Nur auf deinen Atem. Ein und aus. Der Fluss des Lebens. Deine ganze Aufmerksamkeit gilt jetzt deiner Atmung. Alles andere ist unwichtig. Es geht nur um dich und deinen Atem. Lass dich durch nichts ablenken. Bleibe ganz bei dir. Und wenn du magst, kannst du dir jetzt vorstellen, wie du mit jedem Atemzug dich aufpustest, wie ein Luftballon. Und anfängst zu schweben, leichter zu werden und leichter zu werden. Wenn du magst, kann dieser Luftballon, in dem du jetzt nach oben schwebst, auch eine Farbe bekommen. Mal ihn an in der Farbe Rot, die Farbe deines Blutes, des Saftes, der dich am Leben hält, aber auch der Farbe der Lebensfreude, der Liebe, des Herzens. Und konzentriere dich darauf, zu spüren, wie du leichter und leichter wirst. Leichter und leichter. Konzentriere dich nur auf dich. Alles andere ist unwichtig. Nur du bist wichtig. Jetzt in diesem Moment. In diesem Ballon. Alles andere bleibt unten. Das ist zu schwer, um mitzukommen. Nur das, was wirklich wichtig ist, ist dabei. Spüre mal, was wirklich wichtig ist, was Platz in diesem Ballon hat, ohne ihn so schwer zu machen, dass er zum Boden wieder zurückkehrt. Alles ist in Ordnung, was jetzt kommt. Bilder, Blitzgedanken, Ideen, Wortfetzen. Erinnerungen. Alles darf jetzt kommen, aber nur das, was wirklich wichtig ist für dich. Nur für dich. In diesem Ballon, dem roten, in dem du jetzt ganz leicht bist. Und schwebst. Und nur das, was wirklich wichtig für dich ist, ist leicht genug, damit es hier dabei sein kann, in diesem Ballon, ohne ihn zu beschweren, ohne ihn nach unten zu drücken. Nur das, was wirklich wichtig ist, was deins ist, das darf dabei sein. Konzentriere dich darauf. Und fühle, wie leicht du dich jetzt anfühlst. Vielleicht bist du jetzt in diesem Moment ganz klar. Ganz klar. Darüber, was du wirklich willst, was wirklich wichtig für dich ist. Gib dem Raum und lass es zu. Und alles, was dich belastet, das soll unten bleiben. Alles das, was zu dir gehört, ist leicht genug, um in diesen Ballon zu passen. Genieße die Farbe Rot. Hülle dich in sie ein, fühle dich genährt durch sie und empfinde die wahre Freude darüber, dass du endlich, endlich den Raum hast, in dem Platz ist für deine wahren Bedürfnisse, für das, was wirklich wichtig ist. Und wenn du bereit bist, dann setzen wir langsam den Rückflug an. Atme. Und mit jedem Atemzug lässt du den Ballon schwerer werden. Und schwerer werden. Und du schwebst zurück zur Erde. Und wenn du angekommen bist, dann trittst du hinaus aus diesem Ballon. Aber du behältst weiterhin in deinem Gepäck deine wahren Bedürfnisse, über die du jetzt ganz klar bist. Und jetzt lade ich dich ein, wieder zurückzukehren in das Hier und Jetzt. Und ich zähle bis drei und du öffnest bei drei die Augen, atmest tief ein und regelst und streckst dich und kommst an im Hier und Jetzt. Eins, zwei und drei. Yay! Herzlich willkommen im Hier und Jetzt. Tief atmen und regeln und strecken. Herzlich willkommen zurück.